Brief an einen Unterstützer, der mit anderen vor dem Gefängnis demonstriert. Paul hat mir erzählt, wie die Demonstranten vor dem Gefängnis gesungen haben. Ich wusste nicht einmal, dass eine Demo geplant oder im Gang war. Wegen der Angst vor SARS-Ansteckung ist das Gefängnis die ganze Woche unter Quarantäne gewesen. Ich durfte mehrere Tage nicht in den Gefängnishof oder zum Duschen, sodass ich die Welt draußen ganz vergaß. Da ich nie Radio höre, fernsehe oder irgendwelche Zeitungen lese, bin ich wahrhaftig isoliert. Ich möchte Ihnen besonders für Ihr Interesse an Musik danken. Niemand weiß es, nicht einmal meine Freunde, aber ich wollte immer ein Minnesänger sein. Ich glaube, man kann die Menschen schneller und tiefer mit Musik bewegen, sie anregen, sich in große Höhen zu erheben. Nichts anderes kann das so gut. Nicht einmal das gesprochene Wort. Einer der Gründe für meinen Entschluss, mit Ingrid in Tennessee zu leben, war die Musik. Ich habe intensiv die Suche nach einer neuen Art von Musik betrieben, mit reinerem Klang, etwa wie meine Malerei, die voller leuchtender und reinerer Farben ist, als sie die meisten meiner Zeitgenossen benutzen. Das ist der Klang, nach dem ich suche, mit der Kadenz und dem Rhythmus, wie ihn der deutsch-russische Sänger Ivan Reprow ausdrückt. Reprow singt oft russische Balladen und hat den äußerst seltenen Stimmumfang von 4 Oktaven. Leider aber ist er so berühmt und erfolgreich, dass wir es uns kaum leisten können, an ihn heranzutreten, damit er neue Musik singt. Ich mag die Spannweite der Stimme dieses Mannes und das Timbre seiner Stimme. Es verursacht mir eine Gänsehaut. Seine Don-Kosaken-Lieder bewegten mich so sehr, dass ich oft bei langen Fahrten seine Tonbänder im Auto anhörte, um mich wach zu halten. Ähnlich ergeht es mir bei El Silencio, Ave Maria oder Amazing Grace. Skinhead-Musik kann ich nicht vertragen. So etwas Musik zu nennen, ist eine Beleidigung. Sie ist für mich kulturelle Anarchie. Schwarze jüdische Klänge verpackt für Weiße. Ich habe das in den letzten 10 Jahren jedem gesagt. Man kann nicht eine der besten, vornehmsten und feinsten Formen arischen künstlerischen Ausdrucks, unsere Seelennahrung, bewahren, indem man sie mit dieser Art von Lärm verdirbt und vergiftet und es noch Musik nennt. Dieses Genre ist im Vergleich zur Musik unseres Volkes wie die Fingermalerei, Picasso oder Kulturbolschewisten wie Rauschenberg zu Da Vinci, Rembrandt oder Michelangelo. Ich weiß, Sie haben einen anderen Standpunkt zu diesem Thema. Doch was ich immer an Ihnen geschätzt habe, war Ihr lebhaftes Verständnis dafür, dass es auf der Tastatur des vielschichtigen Instruments, welches das Seelenleben unserer Rasse ist, viele, viele Tasten gibt, einige schwarze und viele weiße, und der Zauber hängt davon ab, wie diese Tasten angerührt werden. Sie können Menschen damit inspirieren oder gleichgültig lassen. Da Sie an Musik und Kultur interessiert sind, bitte halten Sie Ihre Augen offen für neue Stimmen. Ich suche eine engelhafte, gut modulierte, geschmeidige Stimme mit großem Umfang. Heino ist seit den 70er Jahren schon auf der Bühne. Er hat eine dröhnende, tiefe, männliche Stimme, aber für meinen Geschmack ist er zu routiniert. Er singt weitgehend mittelalterliche Balladen und sehr alte deutsche Volkslieder sowie die Nationalhymne. Er hat in Deutschland eine große Anhängerschaft in nationalen Kreisen, ist aber in meinen Augen zu blasiert und oberflächlich geworden. Es wird von ihm jetzt alles heruntergeleiert, ohne Gefühl und ohne Seele. Ich habe ihn einmal in der alten Massey Hall in Toronto gehört, wo er einen Chor von Sängerknaben oder Domspatzen, die mit ihm auftraten, laut übertönte. Ich war entsetzt von seiner vokalen Brutalität. Er konnte sich anscheinend überhaupt nicht einfühlen. Dadurch wurde mir der Mann und seine Musik für immer verleidet. Ich fürchte, mit Karl Klang ist es nicht viel anders. Er schmettert seine Lieder in einem zu schnellen Staccato heraus. Ich habe nichts gegen Karls Musik. Aber ich glaube in meinem Herzen, dass wir weit mehr Gefühl, Wärme, sogar Romantik, eine Art Rohrblattklang brauchen, wie die Musik auf der Panflöte des romanischen Schäferjungen Zamtier, der die Seele durchdringt und einen verfolgt, lange nachdem die Musik verstummt ist, die im Menschen im Unterbewusstsein lange erhalten bleibt und nachschwingt. Das Gleiche gilt für die begleitenden Instrumente. Ich weiß nicht, ob Sie von der nationalsozialistischen Musik überhaupt eine Vorstellung haben. Es war etwas an ihr, was die Menschen fast wie ein Magnet anzog und gleichzeitig zusammenführte und bewegte. Es gibt 3 oder 4 Lieder, an die Sie sich erinnern werden. Lili Marleen, das Panzerlied Flamme empor und natürlich das ergreifendste aller nationalsozialistischen Lieder, das Horst-Wessel-Lied, das nicht umsonst zu Deutschlands 2. Nationalhymne wurde. Ich erinnere mich an die Intonierung der 1. Nationalhymne, also dem Deutschlandlied im Deutschen Rundfunk, gespielt am 8. Mai 1945 nach der Verkündung von Deutschlands bedingungsloser Kapitulation durch Großadmiral Dönitz, einer der erschütterndsten Reden des vergangenen Jahrhunderts. Dann war es, glaube ich, der letzte Wehrmachtsbericht. Das Programm schloss mit der Intonierung der beiden Nationalhymnen durch ein Streichorchester und klang mit dem Geläut von Kirchenglocken aus. Etwas Ergreifenderes, seelisch Bewegenderes habe ich nie wieder gehört. Es lief mir eiskalt den Rücken runter. Wonach ich suche, ist eine Musik, welche die Generationen überspannt. Das ist durchaus möglich. Ich weiß natürlich, dass alle Musik eine sehr, sehr subjektive Sache ist. Trotzdem ist es ein wichtiges Thema für alle. Das Internet wird diese Musik so schnell Fuß fassen lassen, dass sie unser Volk über Raum und Zeit und die Generationen wieder zueinander führt und miteinander verbindet. Genau wie das Horst-Wessel-Lied es mit den Deutschen vor 2, 3 Generationen getan hat. Lili Marleen war bei Engländern, Kanadiern und Deutschen gleich beliebt. Das ist der Beweis meiner These der vereinenden Musik. Dies ist das Projekt, was mir am meisten am Herzen liegt. Der Rahmen, in den ich den neuen Klang eingebettet sehe, nachdem ich gesucht habe. Ich hörte mir so manchen Solosänger christlicher Lieder oder alter Balladen in Tennessee an und besuchte Konzerte und Chorgesänge in unserer Kleinstadt, wo viele Touristen hinkamen. All dies ist natürlich aufgeschoben und wartet auf den Ausgang der verschiedenen rechtlichen Schritte, die jetzt in der Planung sind und vor der Durchführung in kanadischen und amerikanischen Gerichten stehen. Das weitere wichtige Projekt ist, dass mein Fall im Blickfeld der Öffentlichkeit gehalten wird. Der Sommer ist ein Problem für uns in Kanada, die Menschen konzentriert und interessiert am Zündelfall zu halten. Alle gehen fort an die Seen, zu ihren Ferienhäusern im Süden und nach dem Norden oder nach Übersee. Ingrid und ich haben einige juristische Initiativen im Gang, die Schritt für Schritt ihren Weg durch die Hierarchie der Gerichte in den USA und in Kanada nehmen müssen, was eine Wendung zum Besseren für mich bringen könnte. Hoffentlich. Der Sommer ist anerkanntermaßen in Kanada die schlechteste Zeit für politischen Aktivismus. Ich kenne das aus meiner Karriere. Welch eine seltsame Reise ist mein Leben gewesen. Ich bin kein Narr und ich weiß, dass meine Lage hoffnungsloser scheint denn je. Aber die Dinge mögen trostlos aussehen und der Aufenthalt im Höchstsicherheitstrakt, eingesperrt rund um die Uhr, klingt für die meisten Menschen schrecklich. Ich mag das auch nicht, aber ich wusste die meiste Zeit meines Erwachsenenlebens, dass ich diese Art von Unbequemlichkeit kennenlernen würde. Denn ich kenne unsere Feinde. Meine Hartnäckigkeit, mein unbeugsames Verfolgen der Rehabilitation meines deutschen Volkes und unseres Vaterlandes würden von denen bestraft werden. Ich habe mich immer gewundert, warum sie so lange Zeit brauchten, um mir dies, was jetzt abläuft, anzutun. Ich weiß, sie können mich nicht für immer eingesperrt halten, entweder hier oder wo immer sie mich auch hinschicken wollen. Zeit und Geschichte stehen nicht still, nicht einmal für sie. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, dass unsere Feinde die Zeichen der Zeit nicht erkennen. Brief an einen neuen Unterstützer. Ich habe Ihren rührenden Brief erhalten. Der Ablauf nach der Besprechung meines Falles mit Ihrem Freund Peter ähnelt meiner eigenen Geschichte. Eine Art Parallele mit dem biblischen Ereignis der Wandlung vom Saulus zum Paulus. Ich verstehe Ihre Reaktion voll und ganz. Mir geschah in Kanada Folgendes. Als ich 20 Jahre alt war, habe ich Hitler heftig beschimpft aufgrund der Gehirnwäsche, der wir als deutsche Schulkinder nach dem Zweiten Weltkrieg im von den Alliierten besetzten und beherrschten Deutschland umerzogen wurden. Ich vertrat meine übliche Verdammung Hitlers und seines Regimes bei Adrian Arcand, einem franko-kanadischen Journalisten und einer bekannten politischen Figur der 1930er Jahre, gleich am ersten Tag, als ich mit ihm zusammenkam. Dieser Mann ermahnte mich sehr behutsam, niemanden zu verurteilen, bevor ich mich sorgfältig über die Tatsachen vergewissert hätte. Er sagte: Sie sprechen über einen Mann, der in demokratischen Wahlen von zig Millionen Deutschen immer und immer wieder gewählt und in Volksabstimmungen bestätigt wurde. Sind Sie je zu den Quellen seiner Ideen vorgedrungen? Haben Sie Mein Kampf gelesen? Sie haben das große Glück, Sie sprechen Deutsch. Sie haben als ehrlicher Mann die Pflicht, die Fakten selbst nachzuprüfen. Ich musste einhalten, denn ich hatte tatsächlich nie etwas von Hitler Geschriebenes gelesen oder je einer seiner Reden zugehört. Außer den Fetzen, die ich in Anti-Hitler-Radiosendungen oder in TV-Darbietungen mitbekommen hatte. Ich empfand eine tiefe Verlegenheit wegen meiner eigenen Unzulänglichkeit und schämte mich vor diesem Kanadier, sodass ich mich auf der Stelle entschloss, dies niemals wieder zu tun, mich von anderen beeinflussen zu lassen, bevor ich nicht selbst wenigstens den Versuch gemacht hatte, Falsches von Wahrem zu trennen. Das war eine wichtige Lektion für mich. Das half mir viel in meinem späteren Leben. Arcand war ein guter Schulmeister. Ich ging in ein Buchantiquariat in Montreal, kaufte ein gebrauchtes Exemplar von Mein Kampf, las es in 3 Tagen von vorn bis hinten und war sprachlos über den Unterschied zwischen dem, was dieser Mann wirklich dachte und schrieb, und dem, was meine Schule und die Medien über sein Denken falsch und verdreht dargestellt hatten. Ich habe nicht gezittert wie Sie, aber ich wurde derart aufgerüttelt, dass ich eine schmerzhafte und laufende Überprüfung meines Denkens anstellte, was zu einem festen Prinzip geworden und bis heute geblieben ist. Es ist ständig notwendig, weil einem plötzlich klar wird, dass es wenige Schwarz-Weiß-Themen gibt, aber immer eine Menge Grautöne im Leben. Eines Vormittags wurde ich während meines ersten Prozesses 1985 vom Staatsanwalt ins Kreuzfeuer genommen zu der Frage, warum ich nicht mehr glaube, dass die Holocaust-Geschichte wahr ist, wie sie uns im Fernsehen, in Büchern, Filmen und Romanen erzählt wurde. Ich erwähnte die angebliche Kremierung von Millionen Leichen in Verbrennungsgruben und Krematorien in Auschwitz-Birkenau und wies darauf hin, dass ich die Geschichte einmal geglaubt habe, wie jeder andere, bis ich bei einer Indienreise am Ganges den großen Stapel Holz sah, der benötigt wurde, um auch nur eine Leiche zu verbrennen, nicht zu reden von Millionen. Über 400 Kilogramm Holz für eine Leiche wurden in Indien benötigt. Ich erklärte, es hätte Berge von Holz oder Kohle in der Nähe dieser Gruben oder Krematorien geben müssen, wenn die Geschichte wahr wäre. Ich wies darauf hin, dass ich mir von alliierten Fliegern Luftbilder der südafrikanischen und amerikanischen Luftwaffe von Auschwitz-Birkenau besorgt habe. Es gibt keine riesigen Kohlenberge bei den Krematorien oder irgendwelchen Rauch aus Verbrennungsgruben oder Scheiterhaufen. Ich hatte diese Luftaufnahmen mitgebracht, die ich auf 2x2 Meter vergrößert hatte. Aber der Richter hat mir nicht erlaubt, sie den Geschworenen zu zeigen und war auch nicht bereit, sie zum Beweismaterial zu nehmen, was später übrigens einer der Gründe war, dass ich in der Berufung gewann. Es wurde vom Berufungsgericht, also der höheren Instanz, als wichtigstes Beweismaterial gewertet und musste im Wiederholungsverfahren zugelassen werden. Ich sagte dem Ankläger, dass ich geforscht und mir die Patente der deutschen Firma Topf und Söhne aus Erfurt besorgt hätte, welche diese Verbrennungsöfen lieferte. Sie beschrieben deren Betrieb in einer Gebrauchsanleitung und die Zeit, die zur Verbrennung einer Leiche benötigt wurde. Ich multiplizierte das alles und fand, dass es, wenn die behauptete Zahl der Vergasungsopfer wahr wäre, bedeutet hätte, dass man bis heute in Auschwitz noch Leichen in Krematorien verbrennen müsste, was offensichtlich nicht der Fall ist. Es herrschte Schock und betretene Stille im Gerichtssaal. Im Wiederholungsverfahren 1988 gelang es mir, den Krematoriumsdirektor Ivan Lagasse von Calgary als Experten aussagen zu lassen, der meine Kalkulationen im Gericht bestätigte. So geschah es mit Millionen von Menschen, die alle einmal kritiklos glaubten, bis irgendetwas Zweifel erregte, das sie nachforschen und dann ihre Meinung ändern ließ. Sehr wenige verwandeln sich deswegen in Nazis oder Rechtfertiger der Nazis. Selbst ich, der zum Verteidiger Hitlers und mancher seiner Ideen wurde, bin in hohem Maße kritisch gegenüber dem, was sich zum Beispiel damals aus der Röhm-Affäre für die Politik seines Regimes ergab. Ebenso wie ich kritisch gegenüber dem bin, was unter Stalins Regime geschah, unter dem Churchills, Roosevelts und selbst de Gaulles im Nachkriegsfrankreich. Und heute in der kanadischen und amerikanischen Politik. In der Politik Kohls, Schröders und Joschka Fischers. Ihnen kann ich nur sagen, mein Leben ist eine unglaubliche Gedankenreise gewesen. Brief an Ingrid. Am Freitagnachmittag gab es das große Drama mit den Bleistiftspitzen. Wer draußen in der Freiheit könnte sich vorstellen, dass wegen eines kaputten Bleistiftspitzers Anfang des 21. Jahrhunderts in einem hochentwickelten Land wie Kanada eine Krise für einen Menschen ausbrechen könnte? Undenkbar! Unsinn! Das gibt es doch einfach nicht! Nebenbei, wer verwendet heute denn überhaupt noch Bleistifte? Nimm doch einen Kugelschreiber, würde die ungehaltene Antwort von normalen Menschen sein, die weit größere Probleme in ihrem Alltagsleben haben. Man stelle sich eine nette, junge, sehr freundliche Wärterin vor, immer bereit, den langen Marsch zum geheimnisvollen Büro oder wohin auch immer zu unternehmen, wo die für mich ungeheuer wichtige Erfindung aus dem Jahr 1880 aufbewahrt wird. Der Bleistiftspitzer eines modernen kanadischen Gefängnisses. Am Essensschlitz muss die Dame mit einem alten Messingschlüssel ein verrostetes Schloss Jahrgang 1895 in der dicken metallenen Zellentür öffnen. Und mit einer Bambi-gleichen Bewegung und einem freundlichen Blick ihrer hübschen Augen, die ich gerade noch sehen kann, wenn sie sich zu dem Schlitz niederbeugt, sagt sie mir: »Tut mir leid, Zündel, der Bleistiftspitzer ist kaputt.« Damit reicht sie mir meine erbärmliche Handvoll Bleistifte zurück in die Zelle. Einige Farbstifte made in China mit ganz minderwertigen, ständig abbrechenden Minen. Dritte Weltqualität. Ich bin auf den Knien, um durch den Schlitz sprechen zu können und in dem Gefängnislärm gehört zu werden. Aber sie wird weggerufen, weil ein anderer Häftling weiter unten auf dem Gang wütend an seine Zellentür schlägt. Sie lässt die dicke eiserne Klappe über meinem Essschlitz mit so lautem Knall herunterfallen, dass die stählernen Wände meiner Zelle das Echo rundum laufen lassen. Meine Wirklichkeit senkt sich auf mich nieder, als ich bekümmert mit meinen ganz oder teilweise noch nicht ganz stumpfen Stiften und Bleistiftstummeln Inventur mache. Man sägt meine Bleistifte in zwei Hälften, damit ich sie nicht als Stichwaffe benutzen kann. So gefährlich könnte ich sein. Ich schaue den Haufen von Papieren in meiner Zelle an, der jeden Tag mehr aussieht wie mein legendär chaotischer Schreibtisch in Tennessee oder früher in Toronto. Und ich fange an, nach Dringlichkeit zu sortieren. Wer bekommt einen Brief mit Hilfe des verbleibenden Bleistiftbestandes? Wer muss warten? Von welchen Briefen muss ich keine gewissenhaft handschriftliche Kopien machen? Bei welchen kann ich riskieren, sie ohne Kopie zu verschicken? Wochenenden sind keine guten Zeiten im Gefängnis oder sonst wo in Kanada oder Amerika, um wesentliche Reparaturen gemacht zu bekommen. Da ich aber nun mal Ernst bin, der immer dutzendweise, hundert oder sogar tausendweise alles Mögliche in meiner Vorratskiste hatte, nehme ich mir vor, weiter die Wärter zu fragen. Auch die weniger freundlichen, müden alten Männer, die kurz vor der Pensionierung stehen und nur noch der reinen Routine folgen. In den nächsten 3 Tagen wird jede Wache, männlich oder weiblich, alt oder jung, bei jeder Fütterzeit, beim Duschen oder Rundgang im Gefängnishof gefragt, gebeten, bedrängt. Wie steht es mit dem Bleistiftspitzer? Schon in Ordnung? Nichts. Kommt vielleicht ein neuer? Man überlegt es sich schon. Ich versuche es auf Umwegen. Ich könnte ihn bezahlen, ich habe Geld auf meinem Konto. Ich werde ihn euch kaufen und ihr könnt ihn mir dann leihen. Ich werde meine Bleistifte spitzen und ihn euch sofort zurückgeben. Fassungslosigkeit. Sowas können wir doch nicht machen. Ich berate mich mit Ingrid, meinem Anwalt in der Nähe Torontos, meinem Leitanwalt im 5000 Kilometer entfernten Victoria, meinem Sohn Pierre, dem Universitätsprofessor. Er berichtet seiner lieben Frau von der großen Krise im Leben seines Vaters. Sie, die stets der vorsorgliche, mitfühlende, mütterliche Typ ist, hat Mitleid mit mir und nimmt sich vor, in den Büroladen zu gehen und dem Großvater ihrer Kinder im fernen Toronto 12 Dutzend Bleistiftspitzer mit Luftpost zu schicken, sodass die Kleinen ihre häufigen Briefsendungen von Opa ernst bekommen können. Sie berichtet mir über diese Strategie am Telefon, die sie am nächsten Tage in die Tat umsetzen will. Und obwohl ich nach spitzen Bleistiften hungere, muss ich sie beschwören, sie dürfe mit dieser Spitzerlieferung durch die Luftbrücke keinen Ärger mit der hiesigen Verwaltung verursachen. Die könnten das als eine Kränkung durch den ungeduldigen, sowieso schon etwas schwierigen Hausgast auffassen, mit all seiner juristischen und Fanpost aus aller Welt, die ohnehin schon das Büro der Gefängniszensur überflutet. Ich habe eine Eingebung. Es gibt einen Mann in diesem Gefängnis, der die Krise um den Bleistiftspitzer beheben kann, obgleich das mit seiner Stellenbeschreibung nicht das Mindeste zu tun hat. Er ist aber der Sicherheitschef dieses ganzen riesigen Gefängniskomplexes im ländlichen Ontario. Ich weiß, dass ihm bekannt ist, dass ich hochwichtigen Schriftverkehr mit allen Arten von Anwälten, Regierungsbeamten, Reportern, Bevollmächtigten von oder für Zeitungen, Ministern, meinen Schwestern, meinen Mitarbeitern, den Helfern in Tennessee oder sonst wo führe. Ich weiß, dass der Sicherheitschef gut weiß, ich verbrauche eine Menge Bleistifte, weil dieser arme Mensch den Inhalt all dieser Briefe lesen und prüfen muss. Bei einem seiner regelmäßigen dienstlichen Besuche sagte er mir, wenn ich etwas benötige, solle ich ein schriftliches Ersuchen auf einem Antragsformular einreichen. Ich habe in diesem Antragsformular immer etwas Besonderes, eine Art SOS-Ruf gesehen, das man nicht leichtfertig an das Amt sendet. Aber diese Krise mit dem Bleistiftspitzer, die ausgerechnet dann eintrat, als ich mich auf eine der wichtigsten Gerichtstermine in meinem ganzen Leben vorbereiten wollte, geht mir an die Nieren. Ich brauche einfach eine gesicherte Versorgung mit spitzen Bleistiften. Mein künftiges Leben hängt davon ab. Widerstrebend setze ich einen schon stumpfen Bleistift aufs Papier und fülle jenes SOS-Antragsformular aus. In der letzten Zeile füge ich hinzu, bitte, ich brauche Hilfe, der Bleistiftspitzer ist seit 3 Tagen kaputt. Ich unterschreibe, datiere. Ich setze die Uhrzeit meines Antrags hinzu, die ich raten muss, da ich keine Uhr haben darf und da ich kein Tageslicht bekomme. Ich habe keine Ahnung, wie spät es ist. Ich schiebe das Formular durch den Spalt meiner Zellentür am Fußboden, zusammen mit einem scheußlichen blassen Bleistiftbrief für Ingrid. Das Gefängnis wird still. Die Lichter werden zur Nacht nur wenig gedämpft. Ich denke an Ingrid in Tennessee, ganz allein und auf meiner harten Gefängnispritsche sinke ich in Schlaf. Der Morgen kommt. Der Schlitz in der Tür geht auf. Ein Tablett mit Essen wird hineingeschoben. Ich sehe nach, welche Wachen Schicht haben. Ich mache eine eingeborene indianische Frau aus und entscheide, dass sie vom mütterlichen Typ mittleren Alters ist. Ich kann sie wegen der Situation bezüglich des Bleistiftspitzers befragen. Junge, Junge, da bin ich aber an die Falsche gekommen. Sie stampft einfach von dann. Nichts könne ihr gleichgültiger sein. Ich weiß, es steht ein Schichtwechsel bevor und bald werden neue Wärter hereinkommen. Einer, der nett ist und meine Not begreift, muss erscheinen. Und da ist er endlich. Ein jungenhafter, schlaksig, 1,85 großer Bursche, Anfang 20. Ein Kerl, der mit jedem jungenhaften Grinsen, jeder Geste Freundlichkeit ausstrahlt, der noch nicht von den Unzulänglichkeiten und Torheiten der untersten Schichten der Menschheit abgestumpft ist, mit denen er in den meisten seiner Dienststunden als Gefängniswärter umgehen muss. Ich warte, bis er mir mein Essen durch den Schlitz schiebt und frage, »Wie sieht's mit meinen Bleistiften aus?« Er antwortete fröhlich, »Zündel, kommt in Ordnung. Ich werde mich darum kümmern, sobald die Essensausgabe vorbei ist.« Ich habe einen kleinen Kunststoffbecher, worin ich die stumpfen Stummel aufbewahre. Er nimmt den Becher und läuft los. Innerhalb weniger als einer Viertelstunde ist er wieder da mit dem Lächeln eines Engels. Er reicht mir die Werkzeuge meines Gewerbes zurück. Nadelspitz. Ich bin glücklich wie ein Kind. Und daher kommt es, dass ich für diese Geschichte zwei spitze Bleistifte verwenden kann und immer noch einige übrig habe, um an den deutschen Botschafter und die kanadische Regierung zu schreiben. Siehst du, was ich meine, Ingrid? Es war ein großes Problem für mich. Kein Außenstehender könnte sich die Folgen für mich, für unser gemeinsames Leben vorstellen, weil ich gerade zu dem Zeitpunkt all die hochwichtigen Berufungsformulare auszufüllen hatte und einen dringenden Brief an die kanadische Flüchtlings- und Berufungskammer über meinen Fall schreiben musste. Nur ein junger, noch unverdorbener Mensch hat die Dringlichkeit meiner Lage verstanden. Ist es nicht seltsam in unserem Kampf, dass es nie etwas gibt, was fix und fertig ist? Hast du das bemerkt? Während ich mein Leben und die Liste der Menschen betrachte, mit denen ich in dieser vernetzten Welt voller gegenseitiger Abhängigkeiten zu tun habe, sitze ich gekrümmt auf meinem spartanischen Gefängnisbett und überlege mir in größter Verwunderung, wie unter diesen Umständen überhaupt irgendetwas tatsächlich funktionieren kann. Alles, was wir anfassen und unternehmen, und fast jeder, mit dem wir zusammenkommen oder zu tun haben, ist auf die eine oder andere Weise seltsam oder verborgen, gelähmt, behindert durch Tabus und Probleme. Es ist erstaunlich. Es heißt immer, das geht nicht, darf ich nicht, kann ich nicht, aus diesen oder jenen oder einem Dutzend anderer Gründe. Warum ist das so? Ist die Welt wirklich von 7 Milliarden solcher Geschöpfe bevölkert? Ist das wirklich der Zustand der Welt? Ist es das, wo wir in der menschlichen Evolution angekommen sind? Wenn das der Fall ist, dann gnade Gott diesem Planeten. Es gibt keine Möglichkeit, dass ein so instabiler Haufen von Zweibeinern das Raumschiff Erde auf die Dauer zusammenhalten kann. Es gibt keine Möglichkeit, dass diese Welt Abhilfen und Verbesserungen in den verschiedensten Bereichen erlebt, wenn dies das Ergebnis unserer Evolution ist. Diese Menschen kommen herein, lassen sich von der Stechuhr registrieren, trinken Kaffee, nehmen andere Leute mit idiotischen Gesprächen in Beschlag, gehen zum Mittagessen, schieben ein paar Papiere hin und her, stechen die Uhr, fragen ihre Frau, was es zum Abendessen gibt, spielen an der Fernbedienung des Fernsehers, essen, haben Sex, gehen schlafen und stehlen dem Herrgott einen weiteren Tag.